Take your Bibles if you have them and let's turn. Nehmt eure Bibel, wenn ihr sie dabei habt und schlagt hin zu. Let's turn to Philippians chapter 1. Philipper Kapitel 1. And let's pray. Und dann lasst uns beten. Father in heaven, thank you for this morning. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. And we are a local church. Wir sind hier die Ortsgemeinde. Celebrating our life together. Wir feiern hier gemeinsam das Leben, was du uns gegeben hast. In humility. In Demut. Under your word. Unter deinem Wort. And this morning. Und heute früh. In your love. In deiner Liebe. Bless this message, I pray. Segen diese Botschaft, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So this is our third message in the series of Life Together. Das ist unsere dritte Botschaft unserer Serie über das Leben miteinander. Living our life together in humility. Unser Leben gemeinsam zu leben in Demut. Having the mind of Christ. Die Gesinnung Christi zu haben. The same mind that brought him to the cross, where he humbled himself. Die gleiche Gesinnung, die ihn ans Kreuz gebracht hat, wo er sich gedemütigt hat. And then our life together under the word. Dann unser Leben gemeinsam unter dem Wort, where we have the truth in our heart, wo wir die Wahrheit in unserem Herzen tragen, and we express the truth to each other in love, und wo wir auch diese Wahrheit ausdrücken, miteinander in Liebe. We live out the truth. Wir leben die Wahrheit aus. And this morning, our life together in love. Und heute früh unser Leben gemeinsam in Liebe. And here in Philippians 1, verse 9, und hier in Philipper 1, Vers 9, we'll just read a few verses here. Wir werden ein paar Verse lesen. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. So that you will be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Und damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. This thought that our love may abound more and more. Dieser Gedanke, dass unsere Liebe immer und immer mehr überreich werde. Our church didn't grow from 2 people to nearly 400 in attendance. Unsere Gemeinde ist nicht von 2 Leuten bis fast 400 jetzt in der Gottesdienstteilnahme geworden. Just from personality. Einfach nur aus irgendwie Persönlichkeit heraus. It grew from the love of God. Es ist gewachsen aus der Liebe Gottes. And as we grow, it becomes more and more challenging. Und wenn wir so wachsen, wird es immer mehr zu einer Herausforderung. That our love would abound more and more. Dass auch dabei auch unsere Liebe immer mehr überreich sein muss. As new people come into the church. Wenn jetzt neue Leute in die Gemeinde kommen. Some of them come as vitamins. Einige sind da Vitamine. And the church is just built up. Und durch diese Vitamine wird die Gemeinde aufgebaut. Some of them come as viruses. Andere kommen aber wie Virus. And the church is a body, it's an organism. Und die Gemeinde, die ist ein Leib, die ist ein Organismus. It can get sick. Er kann krank werden. It can even die. Sogar sterben. There are churches that die. Es gibt Gemeinden, die sterben einfach. Churches can fall asleep. Es können auch Gemeinden einfach in den Schlaf verfallen. Churches can become sensual. Oder gar sinnlich werden. Or worldly. Oder weltlich. They can become indifferent. Oder gleichgültig. Loveless. Leblos. It's a real organism and a lot can happen to it. Es ist ein echter Organismus und da kann vieles geschehen. So as we grow, also während wir jetzt wachsen, Paul exhorts us that our love would abound more and more. Er ermuntert uns, Paulus, dass unsere Liebe da immer mehr und überreich wird. Now if you turn with me to Ephesians 4, we'll continue from last week. Wenn wir jetzt hinschlagen zu Epheser 4, werden wir fortfahren bei dem, wo wir letzte Woche waren. I want to read a verse here again, starting with verse 15. Ich möchte noch einen Vers lesen wiederum und beginnen mit Vers 15. Paul says, instead, speaking the truth in love. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. It doesn't mean to speak words honestly. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach nur ehrliche Worte reden. Though that's important. Obwohl das wichtig ist. But it's saying, live your life in the truth. Express the truth through your life. Lebe dein Leben in der Wahrheit und drücke dein Leben durch die Wahrheit aus. And you can't do that unless the word is hidden in your heart. Und das geht nicht, es sei denn, dass das Wort in deinem Herzen ist. And we were saying last week that if the only word that's hidden in your heart is Romans 8:28, that's pretty good. Und wir haben letzte Woche gesagt, wenn das einzige Wort, was in deinem Herzen verborgen ist, Römer 8:28 ist, dann ist das schon gut. God works all things to the good for those who love him. Gott wirkt alle Dinge zum Guten für die, die ihn lieben. Hide that in your heart and that'll take you a long way. Verbirg das in deinem Herzen und das wird dich sehr weit bringen. But let's continue. Dann machen wir weiter. Speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. And notice this. From him the whole body. Aus ihm wird der ganze Leib. It's speaking of us as a church. Er spricht ja von uns als Gemeinde. And all the other churches in the world. Und auch all die anderen Gemeinden in der Welt. But it's speaking of a local church. Aber hier spricht es von der lokalen Gemeinde. From him the whole body joined and held together. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. By every supporting ligament. Durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Grows and builds itself up. In love. Entsprechend Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. And that's our message. Und sie wirkte das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung. Living our life together in love. Leben wir unser Leben gemeinsam in Liebe. Now, as a church grows, complaints come to the office. Wenn jetzt die Gemeinde wächst, dann gibt es auch mal Klagen, die das Büro erreichen. In Acts chapter 6, there was a complaint that came to the apostles. In der Apostelgeschichte 6 finden wir das auch. Da gab es eine Klage, die vor die Apostel gebracht wurde. Some people were being neglected. Da wurden Leute vernachlässigt. Two complaints that I've been hearing recently. Es gibt also zwei Klagen, die ich in letzter Zeit öfters gehört habe. First is that people who visit the church don't feel like anyone is speaking to them. Der erste Punkt ist, Leute, die neu in die Gemeinde kommen, die haben so das Gefühl, dass irgendwie niemand mit ihnen reden mag. Second is that people who are in the church. Der zweite Punkt ist, dass Leute, die in der Gemeinde sind, don't feel that there's enough time in their life to deepen their relationships. Die fühlen sich so, dass nicht genügend Zeit da ist in einem Miteinander, dass da die Beziehungen wirklich tief gehen können. So somehow these two are working against each other. Irgendwie stehen diese beiden gegeneinander. Because we have business people who are trying to spend more time with their family. Wir haben zum Beispiel Geschäftsleute, die ja versuchen wollen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. We have old friends who haven't seen each other in months. Es gibt alte Freunde, die einander seit Monaten nicht gesehen haben. We're going to have four services in January. Wir haben drei Gottesdienste, wir werden ab Januar vier Gottesdienste haben. Yesterday we had the Latino service. Gestern gab es auch den Latino-Gottesdienst. And tonight we have a service. Noch heute Abend wird es Gottesdienst and geben. And next week we have the 8 o'clock service. Nächste Woche werden wir auch diesen 8. Gottesdienst dranhängen. In 2 weeks. In 2 Wochen. And then in January, the 8 o'clock service will be every week. Und dann ab Januar wird der 8 Uhr Abendgottesdienst jede Woche sein. And as new people are coming and we're growing. Und wenn dann Leute kommen und wir wachsen. Old, you know, some of the old friends are going to different services. People don't see each other. Einige der guten Freunde seit langem, die gehen in verschiedene Gottesdienste. Sie sehen sich nicht so oft. Then suddenly they're at the same service. Plötzlich sehen sie sich bei dem gleichen Gottesdienst. They haven't seen each other in a month or so. Sie haben sich seit einem Monat nicht gesehen. And they just want to talk. Und sie wollen sofort anfangen which is zu reden. Absolutely wonderful. Und das ist ja wunderbar. And is to be encouraged. Und darin wollen wir euch ja ermutigen. But as they're talking, the new person standing next to them is wondering, how come no one talks to me? Aber während sie da so reden, steht eine Person daneben, die neu ist, und sagt, niemand redet mit mir. So this is like a dilemma that I think every church faces. Und das ist irgendwie eine Zwickmühle, in der eigentlich jede Gemeinde ist. And I would like to address this somehow and maybe bring some kind of a solution to this morning. Und ich möchte irgendwie diesen Punkt ansprechen und auch irgendwie eine Lösung vorschlagen heute früh. Because we can't sacrifice one for the other. Denn wir können ja nicht das eine um das andere opfern. We have to deepen our relationships. Wir müssen unsere Beziehung miteinander vertiefen. Most of our small groups are meeting once a month. Die meisten kleinen Gruppen treffen sich einmal im Monat. There's just no more time to meet every 2 weeks. Also irgendwie ist da nicht genügend Zeit, alle 2 Wochen sich there's zu treffen. So much on our plates. Da ist so viel auf unserem Teller. And then more wants to come on the plate. Und da gibt's noch mehr, was da auf diesem Teller möchte. So I want you to notice here, it says in verse 16, und schaut einmal Vers 16, that from Christ the whole body is being joined together. Aus dem Christus aber wird der ganze Leib zusammengefügt. That the body of Christ is a miracle from God. Der Leib Christi ist ein Wunder von Gott. And he's connecting us together. Und ist es, der uns miteinander verbindet. You know, if we could figure out some natural way to connect people, also wenn es da irgendwie eine natürliche Möglichkeit gäbe, Menschen miteinander zu verbinden, and people would just say, wow, Lebgasse 34, they connect people. Also Wahnsinn, der Lebgasse 34, die verbinden die Leute, die können's. They bought some computer connecting program for 10,000 euro and they connect everybody. Die haben da ein Computerprogramm gekauft, mit dem man Leute miteinander verbinden kann und die können jeden verbinden. And then suddenly everyone heard about it and they're connecting and everybody's flooding to our church and we're 5,000 and 10,000 and 15,000 and 55,000 people. Und alle hören davon und plötzlich sind wir 5,000, 15,000, 55,000 alle miteinander verbunden. We're 100,000 people at Lebgasse 34. We're now 15 stories high. Jetzt 15 Etagen hoch schon gebaut. And where will it stop? Wo wird es dann aufhören? It has to stop somewhere. Irgendwo muss dann der Schluss sein. At some point, someone's going to say, "I'm not connecting." Irgendwann wird jemand sagen, na, irgendwie fühle ich mich hier nicht eingebunden. I mean, wouldn't it, you know, we could have the whole country coming to our church. 7 million people in our das church. Das ganze Land könnte hier in der Gemeinde sein. Alle würden kommen in die Gemeinde. Christ is the one who connects people. Nein, es ist vielmehr so. Christus ist ja derjenige, it's der sie a miracle. Verbindet. God does it. Es ist ein Wunder und Gott tut dies. And there's a few reasons why it doesn't happen. Und es gibt ein paar Gründe dafür, warum das nicht so einfach geschieht. Maybe one of them is that God is that Christ is calling someone to another church. Vielleicht ist ein Grund der, dass Christus jemand zu einer anderen Gemeinde berufen hat. He sees Austria, he sees his people. Er hat den Überblick über Österreich und er sieht sein Volk. And he doesn't want, he wants this couple in that church. Und er möchte vielleicht dieses Ehepaar in dieser Gemeinde haben. And he's not connecting that couple to our church. Und so verbindet er dieses Ehepaar nicht mit unserer Gemeinde. He's doing something. Er ist ja derjenige, der etwas wirkt. That can be possible. Das kann gut möglich sein. Secondly, it can be possible that the church is a little bit asleep. Zweite Möglichkeit, es könnte sein, dass die Gemeinde ein bisschen da schläfrig ist. Preoccupied. Irgendwie mit sich selbst so beschäftigt. Yeah, just sleeping a little bit. Naja, sie schläft ein wenig. It might be possible that the person visiting is a bit not easy to be with. Und es könnte auch sein, dass vielleicht die Person, die da neu kommt, nicht so leicht umgänglich or ist. Or unfriendly themselves. Und dann vielleicht auch ein bisschen unfreundlich. We could probably make up 20 or think of 25 different reasons why people don't connect. Und so könnten wir uns ja vielleicht 20, 25 verschiedene Gründe ausdenken, warum es nicht dazu führt, dass Leute da miteinander verbunden werden. But I would like you to go to the last verse. Aber geht einmal zu dem letzten Vers. Actually, last two verses. Letzte zwei Verse in Kapitel 4, Epheserbrief. We could go to the last three verses. Letzten drei. Do not grieve the Holy Spirit of God. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. With whom you were sealed for the day of redemption. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Now watch this. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. This is the virus that people bring in. Das ist der Virus, den ihr die Leute mit hineinbringt. And isolated people still have a virus. Und so isoliert haben Leute immer noch diesen Virus. Now how can God connect bitter people into his body? Wie kann Gott bittere Leute in seinem Leib miteinander verbinden? Or how can God connect a godly person who's visiting to a bitter church member? Wie kann Gott eine also gottgemäße Personen mit jemandem verbinden, der hier in der Gemeinde ist, der aber bitter ist. There's people who have been in the church for years. Es gibt Leute, die hier in der Gemeinde seit and Jahren they still sind. Have bitterness, und sie haben immer noch Bitterkeit. Or rage or anger. Oder Wut oder Zorn. There's still someone that God cannot connect anyone to. Und es gibt immer noch jemanden, wo Gott einfach keine Verbindung zu finden kann. So here's the solution, verse 32. Und da kommt hier die Lösung in Vers 32. First of all is get rid of that stuff. Das erste ist weg mit diesen Dingen. Right, ask God for forgiveness. Bittet Gott um Vergebung. We're having communion this the Lord's Supper this morning. Heute früh haben wir Abendmahl. Confess it, be honest. Bekenne es einfach und sei dabei ehrlich. Hide the word in your heart. Verbirg das Wort in deinem Herzen. And start godly habits. Und beginn einfach mit göttlichen Angewohnheiten. That can cleanse these things out. Und das kann diese Dinge einfach auswaschen. Romans 8:28 will wash all of that out. Römer 8:28, der reinigt alles von diesen Dingen. Well, you don't know what my mother was like. Du weißt ja gar nicht, wie meine Mutter war zu mir. God works all things to the good. Nein, Gott wirkt alle Dinge doch zum Guten. You don't know what my father was like. Du weißt ja nicht, wie mein Vater war. And God worked it to the good. Aber Gott hat es zum Guten gewirkt. Because it brought me to Christ. Denn es hat mich zu Christus hingedrängt. So, if you're bitter or angry, also wenn du bitter bist oder wütend, meditate on Romans 8:28 for a little while. Dann denk einmal drüber nach, über Römer 8:28. And whatever happened, God can work it to the good. Was auch immer geschehen ist, Gott kann das zum Guten wirken. And in light of this, get rid of it. Und im Lichte dessen, werd es los. Now, verse 32. Vers 32. Be kind. Seid aber zueinander gütig. There's three verbs here that I want to talk about this morning. Drei Worte, über die ich da sprechen möchte heute früh. Be kind. Seid zueinander gütig. And compassionate to one another. Mitleidig. Forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Be kind. Seid gütig. The word compassionate can also be translated tender-hearted. Mitleidig kann auch übersetzt werden mit vom Herzen zartfühlend. It also can be translated bowels or intestines. Es kann auch übersetzt werden mit Innereien. It talks about a moving, something is moving in the heart. Da bewegt sich etwas in meinem Herzen. Something is moving in my soul. Es bewegt sich etwas in meiner Seele. And then forgiveness. Und dann die Vergebung. These three things. Diese drei Dinge. The first is kindness. Das erste ist die Güte. And kindness can be defined. Güte kann definiert werden. As I am purposing to bless someone. Als dass ich es bezwecke, jemanden zu segnen. Through my words. Durch meine Worte. Through a handshake. Vielleicht ein Händeschütteln. Through a little gift. Ein kleines Geschenk. Through something I do for them. Vielleicht etwas, was ich tue für jemanden. A little bit of time. Ein bisschen Zeit, die ich mit jemandem verbringe. Any little thing I do to bless somebody. Jede kleine Kleinigkeit, die ich tue, um jemanden zu segnen. I buy someone something at the buffet. Ich kaufe jemandem etwas beim Buffet. Anything. Egal was. Kindness. Einfach Güte. We cannot underestimate the power of kindness. Wir können einfach die Kraft dieser Güte und Freundlichkeit nicht unterschätzen. In Ephesians chapter 2, verse 7. In Epheser Kapitel 2, Vers 7. It says that in the ages to come. Da heißt es, in den zukünftigen Zeitaltern, in the ages to come, that God will show us the riches of his grace, da sagt es, da wird Gott uns die Reichtümer seiner Gnade zeigen, in kindness toward us, die er uns in Güte erwiesen hat. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? That means in the hundreds of thousands of millions of years to come. Das bedeutet in den Hunderttausenden und Millionen, Milliarden von Jahren, die noch kommen werden. After our time on earth is just a speck of memory. Nachdem die Zeit auf der Erde nur noch wie so ein kleines Fitzelchen in Erinnerung ist. And we have been in God's presence in heaven for hundreds of thousands of years. Und nun sind wir seit Hunderttausenden von Jahren in der Gegenwart Gottes. In those ages to come, in den kommenden Zeitaltern, he is going to be showing us the riches of his grace. Wird uns die Reichtümer seiner Gnade zeigen. By expressing kindness toward us. Indem uns gegenüber Güte ausdrückt. He's going to be purposing to bless us. Bezweckt es regelrecht, uns zu segnen. He does it on purpose. Macht es mit voller Absicht. Now, you don't have to feel this. Du musst es jetzt nicht unbedingt fühlen. The second word is something that moves inside of you. Aber das zweite Wort im Gegensatz zur Güte ist etwas, wo sich etwas in deinem Herzen bewegt. The first one is not. Das erste nicht unbedingt. It's just something you purpose to do. Das erste, das bezweckst du einfach. Du machst es einfach. God was kind to us. I want to be kind to somebody else. Gott war mir gegenüber gütig. Ich möchte gütig gegenüber jemand anderen sein. In Luke chapter 6, verse 35. In Lukas Kapitel 6, Vers 33. It says to be kind because God is kind. Seid gütig miteinander, denn Gott ist gütig. To unthankful and hurtful people. Gott ist gütig gegenüber undankbaren und sehr leicht verletzenden Leuten. Now, in this city, it's not the kindest city I've ever been in. Also diese Stadt ist nicht unbedingt so die Stadt, in der ich so drin war. It's not the strength of the culture of the city to be. Kindness is not the strength. Also ich denke, Freundlichkeit und Güte ist nicht unbedingt so die Stärke dieser Kultur hier. My neighbors don't talk to me. Meine Nachbarn Die reden gar nicht mit mir. They didn't talk to us for 3 years. Seit 3 Jahren nicht. Until we got the dog. Bis wir den Hund hatten. They talked to the dog. Die sprechen mit dem Hund. It's incredible. I know all my neighbors now because of the dog. Ich kenne jetzt all meine Nachbarn wegen diesem Hund. And I thought of changing the dog's name. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich den Namen des Hundes ändern. To Shaddai. Vielleicht könnte ich ihn Shaddai taufen. Then when they say, what is, wie heißt er? I say, wie heißt Shaddai. Na, Shaddai. Was bedeutet das? Was bedeutet das? El Shaddai. El Shaddai. God Almighty. Gott Allmächtig. Do you know him? Kennst du ihn? You know, I thought something, I can't seem to figure out a way to go from Cody to God. Ich weiß nicht, wie ich von Cody zu Gott komme. I could say, well, Cody comes from Dakota. Cody kommt von Dakota. Dakota's in America. Dakota ist in Amerika, Dakota. And, yeah. How can I go from God to him? It's kind of hard. Ist ein bisschen schwierig. Yeah. The Indians, the Puritans, they were believed, you know, something like that. Anyway. Also. I was in California. Ich war in Kalifornien. With my wife last year. Letztes Jahr mit meiner Frau. This year. And we came to a church. Und wir kamen in eine Gemeinde. Of over 20,000 people. Da waren über 25,000 Leute in der Gemeinde. And 23,000. And when we drove in, they had a sign that said, "You are among friends." Als wir da hineinfuhren, da gab es ein großes Zeichen darüber. Da hieß es, du bist unter Freunden. And one of the slogans of the church is. Und einer der Slogans dieser Gemeinde ist. We are the friendliest church in the world. Wir sind die freundlichste Gemeinde in der Welt. It's in the church culture. Es ist in der Kultur dieser Gemeinde verankert. And I think they are. Und ich glaube, dass es auch sind. From the time you leave your car till you get to the front door of the church. Von dem Moment an, wo du dein Auto verlässt, bis du da hinkommst zur Tür der Gemeinde. You are greeted by at least 5 people. Du wirst zumindest von 5 Leuten begrüßt. They do it on purpose. Und sie machen das beabsichtigt. This is the nature of kindness. Und so ist die Natur der Freundlichkeit. Kindness doesn't come from a feeling. Die Güte, die kommt nicht einfach aus dem Gefühl heraus. It comes from something in your mind. You purpose to do it. Das kommt von etwas, was du einfach in deinem Verstand bezweckst. You want to bless somebody. Du möchtest jemanden segnen. Now I knew that those people were put there by the church government. Natürlich, ich weiß, dass die Gemeindeleitung diese Leute da einfach bewusst platziert hat. It was obvious. They were waiting. Das war ja offensichtlich. Die haben ja darauf gewartet. But you know, I didn't care. Aber was kümmert dich? Hi, what's your name? Hallo, wie geht's dir? Rob, where are you from? Rob, woher kommst du? Vienna. First time here? Schön. Das erste Mal hier? You know, the bathrooms are over here if you need them. Toiletten gibt es dort. And you can go right in there and there's more people in there. Da gibt's noch mehr Leute, wenn du da lang gehst. We're around. Brauchst du Hilfe? Hier sind wir. Was I offended? War ich davon irgendwie verletzt? Did that come from your heart? War das jetzt aus deinem Herzen? Or did somebody tell you to do this? Oder hat dir das jemand gesagt, dass du es nur tun sollst? Nobody cares. Das kümmert niemanden. Kindness is something you purpose to do. Güte ist etwas, was du einfach beabsichtigst. Now when we come back to America, my wife and I, we go through the passport control. Wenn wir da zurückkommen nach Amerika, dann kommen wir durch die Passkontrolle. And you know, there's this big, usually some big guy there with a uniform. Normalerweise ist das dann so ein bisschen kräftigerer Mann mit Uniform. He says, passport. Dein Pass. You give him the pass. Und du gibst ihm diesen Pass. He looks through it. Er blättert einmal durch. Scans it. Er scannt es. Everything's okay. Alles ist okay. Then suddenly he slides the passport to you. Und dann schiebt er den Pass wieder zu dir rüber. And he smiles. Und er fängt an zu lächeln. And says, und er sagt, welcome home. Herzlich willkommen zu Hause. That is so touching. Und das berührt mich so sehr. We have wept so many times. Wir haben so oft darüber einfach geweint. Being away from the home, being away from the States. Nicht zu Hause sind in den Staaten. For someone to say, welcome home. Dass uns einfach jemand sagt, willkommen zu Hause. But they said it like they meant it. Und sie haben es so gesagt, wie sie es auch gemeint haben. And I'm sure the supervisor told them to do that. Und ich bin sicher, der Aufseher von ihnen hat ihnen das auch gesagt. And I'm sure it came from the government. Und ich bin sicher, dass auch die Regierung dahinter steht. Look, our people, when they come home, wir wollen, dass wenn unsere Leute nach Hause kommen, we welcome them home. Wir wollen, dass sie willkommen geheißen werden so zu Hause. I want you as a supervisor to tell everyone sitting in those booths. Also ich möchte, dass Sie als Aufseher jetzt allen, die da in diesen Arbeitsplätzen sitzen beim Passkontrolle, will tell our people welcome home. Dass ihr dann unseren Leuten sagt, herzlich willkommen zu Hause. Say it like they mean it. Und dass es auch so gesagt wird, dass es gemeint ist. And I don't care if the guy behind the booth doesn't mean it, but he says it like he means it. Also mich kümmert es nicht, wenn er das vielleicht nicht so meint, aber es doch so sagt, als wenn er es meint. Because it came from somewhere. Weil es kam ja irgendwo her. Somebody is telling them to say it like they mean it. Jemand war schon da und hat ihnen gesagt, sollen sie sagen, als wenn sie es meinen. And that's good enough for me. Und das ist für mich gut genug. Kindness is so powerful. Güte ist so mächtig. But it's something we need to purpose to do. Aber das ist etwas, was wir beabsichtigen müssen. In 2 Samuel chapter 9. Im 2. Samuel Kapitel 9. We find David. He's now king David. Of Israel. Er ist nun König von Israel. And before that David was a fugitive. Und davor war David ein Flüchtling. King Saul was trying to kill him. König Saul hat versucht ihn zu töten. Because he was jealous. Weil er eifersüchtig war. And he thought David will now take over my kingdom. Und er dachte, David wird jetzt mein Königreich hier einfach übernehmen. And King Saul's son Jonathan, und der Sohn vom König Saul, der Jonathan, should have been the next king, der ja eigentlich hätte der nächste König sein was sollen, protecting David, der aber beschützt den David from being killed by his own father, davor, dass er von seinem eigenen Vater ermordet würde. From Jonathan's father. Also Jonathans so Vater. They became friends. So wurden die beiden, Jonathan und David, Freunde. And then they made a covenant. Und so schlossen sie einen Bund. Jonathan knowing that David would one day be king. Und Jonathan wusste dabei aber, dass an seiner Stelle David König würde. That David would bless his family. Aber sie schlossen diesen Bund, dass David seine Familie and they made segnen this würde. Covenant. Und sie machen diesen Bund. And years later, und Jahre später, David is sitting in his palace or in his kingdom. Sitzt David auf seinem Thron. And he says, is there anyone left of the house of Saul that I can bless for Jonathan? Und er ruft aus und sagt, gibt es jemand, der noch übrig ist von dem Haus Sauls, dass ich ihn segnen könnte um des Jonathans willen? That I can show kindness to. Dass ich ihm Güte erweisen kann. Is there anybody? Gibt es da jemanden? We'll look. Naja, wir werden schauen. And they found someone. Und sie haben jemanden gefunden. This crippled guy. Diesen Verkrüppelten. Named Mephibosheth. Mit Namen Mephibosheth. From the household of his enemy. Er kommt aus dem Hause seines Feindes. But one of the sons of Jonathan. Aber er war einer der Söhne Jonathans. So he says, bring him to me. Er ruft, bring ihn zu mir. You can imagine when the soldiers came or servants came to get him. Stellt euch das mal vor, wie da die Soldaten zu ihm hinkommen, um ihn zu holen. How fearful he must have been. Wie er da voller Angst gewesen like sein musste. Now he's going to kill me. Nun wird er mich umbringen. And he brought him and he said, don't be afraid. Und er wurde zu ihm gebracht. Da sagte ihm aber, hab keine Angst. I want to show you kindness for your father's sake. Hab keine Angst. Ich möchte dir Güte erweisen, um deines Vaters willen. And he called it the kindness of God. Und er nannte es die Güte Gottes. And he blessed him. Und er segnete ihn. And Mephibosheth ate at his table every morning. Und Mephibosheth, er aß an seinem Tisch jeden Morgen. It doesn't say that David and Mephibosheth started a wonderful relationship. Da heißt es nicht unbedingt, dass jetzt David und Mephibosheth eine wunderbare Freundschaft begonnen haben. It doesn't have to go that far. Das muss nicht so weit gehen. I can be kind to everybody. Ich kann da freundlich gegenüber jedem sein. I don't have time to have a relationship with everybody. Ich habe ja nicht die Zeit, damit jedem auch diese Beziehung zu haben. We heard this summer from Dr. Arne that you can have relationship, a real deep relationship with about 12 people at the most. Wir haben diesen Sommer von dem Dr. Arndt gehört, dass man eigentlich nur mit vielleicht 12 Leuten eine wirklich tiefe Beziehung haben kann. From 36 years of church research. Und das stammt aus 36 Jahren Forschung über Gemeinde. I can't connect with everybody. Ich kann nicht mit jedem eine Verbindung haben. But I can be kind to everybody. Aber sehr wohl kann ich freundlich und gütig ihnen sein. I can be kind even to unthankful and evil people. Und ich kann auch freundlich sein gegenüber undankbaren und bösen Leuten. Now the culture out there is not reflecting that. Die Kultur draußen, die reflektiert das nicht. You know, we're out in that culture every day. Und jeden Tag sind wir da draußen in dieser Kultur. And when we come back into the church, sometimes we're still reflecting that culture. Und manchmal, wenn wir dann in die Gemeinde kommen, dann reflektieren wir diese Kultur, die von draußen hineinkommt. But we should be reflecting the culture of God. Wir sollten die Kultur Gottes reflektieren. Now the second word is this word bowels. Das zweite Wort ist das Wort mein Inneres. Something is moving. Etwas in meinem Inneren bewegt sich. And I was thinking that for God to work in our midst and make connections. Ich habe gedacht, damit Gott in unserer Mitte wirken kann und uns da verbindet. The healthiest environment where he can do that das gesündeste Umfeld, wo er dann so wirken kann, is one of kindness. Ist das der Freundlichkeit und Güte. Wenn ich das bezwecke, freundlich zu sein. I don't necessarily feel like being kind, but I purpose to. Na, ich fühle mich vielleicht jetzt gerade nicht so, aber ich beabsichtige das. I want to bless somebody. Ich möchte jemanden segnen. Because God has blessed me. Weil Gott ja mich gesegnet and hat. In this environment of kindness, und in diesem Umfeld der Freundlichkeit, it will give God an opportunity, schafft das Gott die Gelegenheit, to join people together. Leute einfach miteinander zu verbinden. Like I can be kind to 20 people, ich kann freundlich sein gegenüber vielleicht 20 Leuten. And then suddenly the Holy Spirit moves in me. Und plötzlich bewegt sich der Heilige Geist in mir. There's a movement inside my soul, da ist eine Bewegung in meiner Seele. And God is connecting me to somebody. Und Gott verbindet mich mit jemandem. And God will do it. Und das wird Gott tun. And Jesus knows how much is on my plate. Und Jesus weiß genau, wie viel ich mir schon aufgeladen habe. And he's not going to overload me. Und er wird mich nicht überladen. But if we look to Christ to do this in our midst, aber wenn wir auf Christus schauen, auf dass er das in unserer Mitte tut, you know, then the yoke is easy. Dann ist das Joch sanft. And the burden is really light. Und die Last ist leicht. But it starts with kindness. Aber es beginnt mit Freundlichkeit. And it's something that we have to purpose to do. Und das ist etwas, was wir einfach bezwecken müssen. Now, I don't wanna, you know, try to be the friendliest church in Austria. Ich möchte jetzt nicht unbedingt da die freundlichste Gemeinde hier sein wollen in Österreich. But I would like to be among the friendliest churches in Austria. Aber ich möchte sicherlich unter den freundlichsten Gemeinden in Österreich sein. That when someone comes to our church, they say those people are so friendly. So dass wenn jemand in die Gemeinde hier kommt, er einfach gleich sagt, die Leute sind einfach so freundlich. Do you know why? Wisst ihr warum? Because they purpose to be friendly. Ganz einfach, weil sie es bezwecken. That offends me. Naja, das tut mich schon ein bisschen beleidigen. You mean it's not coming from their soul? Das kommt nicht aus ihrer Seele heraus. No, it's coming from their brain. Nein, aus ihrem Hirn. It's coming from their mind. Aus dem Kopf. You mean when that person shook my hand, they didn't really, really, really want to shake my hand? Also als man ihr die Hand schüttelten, sie wollten nicht, also ganz wirklich mir nicht die Hand schütteln? No. Nein. They just did it on purpose. Sie haben das einfach beabsichtigt. That offends me. Das ist eine Beleidigung. You mean that person who gave me that 50 euros didn't really, really, really, really feel it? Also die Person, die mir diese 50 Euro gab, die hat das nicht wirklich so im Herzen gefühlt? No. Nein. They did it to bless you. Sie taten das, um dich zu they segnen. They did it on purpose. Beabsichtigt. Does that offend you? Beleidigt dich das? No. Nein. Not at all. Doesn't Nein, offend gar me nicht. At gar all. Nicht. Na, überhaupt nicht. If gar you, nicht. I don't care. If you want to bless me, just bless me. Wenn du mich segnen möchtest, na bitte tu es. If you want a purpose to be a blessing, just purpose to do it. Wenn du da bezwecken möchtest, ein Segen zu sein, ja bitte tu das. And when we, you know, and this is not something superficial. Und das ist nicht oberflächlich. This is the first characteristic of love, second characteristic of love. Das ist das zweite Merkmal der Liebe. In 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. That means that vengeance is the Lord's. Das bedeutet ja, die Vergeltung ist Sache Gottes. And that means all that crap that I have from the past. Das bedeutet all der Mist, den ich da habe aus der Vergangenheit. I'm not going to worry about it. Das kümmert mich gar nicht. Vengeance is the Lord's. Vergeltung ist Sache des Herrn. I'm not going to be bitter and angry and wrathful. Ich werde nicht bitter sein und zornig und ärgerlich. I'm going to suffer long. Ich werde da langmütig sein. And trust God for all of that. Und Gott für all dies vertrauen. And when you do that, you can now be kind. Und wenn du das tust, dann kannst du jetzt freundlich sein. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. Means it gets rid of all the garbage. Sie wird all diesen Müll los. And love is kind. Und die Liebe ist freundlich, gütig. It purposes to bless somebody. Sie bezweckt, jemanden zu segnen. And then in this atmosphere, und dann in dieser Atmosphäre, God begins to move. Kann Gott sich bewegen. And it's amazing. I see so many people at times that are kind. Es ist erstaunlich. Ich sehe oftmals so viele Leute, die wirklich freundlich sind. But I also see unkind people. Aber ich sehe auch unfreundliche Leute. And it's not something people purpose to do. Und das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt Leute bezwecken. They're just reflecting what's outside. Nein, vielmehr ist es so, dass sie einfach das reflektieren, and was von draußen hineinkommt. They're just a bit ignorant that kindness is something you have to purpose to do. Sie sind ein bisschen ignorant oder unwissend darüber, dass die Freundlichkeit jetzt etwas ist, was sie bezwecken muss. I'm talking to somebody at the door. Ich spreche mit jemandem an der Tür. Someone says goodbye to me. Jemand sagt mir, ja, tschüss. But they don't say goodbye to the person I'm talking to. Aber sie verabschieden sich nicht von der Person, zu der ich da spreche. And I look at the person's face and they're so hurt. Und ich schaue die Person an und sie ist so verletzt darüber. Like, and they're thinking, is it because I'm a foreigner? Ist es, weil ich Ausländer bin? Or is it because I'm an Austrian? Oder vielleicht, weil ich Österreicher bin? Like, why did you say goodbye to him, but you couldn't say goodbye to me? Warum hast du dich von ihm verabschiedet, aber nicht von mir? And probably it wasn't intentional. Also wahrscheinlich war das keine Absicht. They probably were thinking, oh, there's Pastor Rob, I should say goodbye to him. Und sie haben vielleicht gedacht, naja, das ist Pastor Rob, ich sollte ihm auf Wiedersehen sagen. But I don't know the other person. Aber die andere Person kenne ich ja nicht. Bye, Pastor Rob. Tschüss, Pastor Rob. Bye-bye. Bye-bye. But they could have purposed. Aber sie hätten es ja bezwecken können. They could have purposed and said, I'm going to be kind. Ich werde jetzt freundlich sein. And hi, what's your name? Hallo, wie geht's dir? Good, Franz, huh? Yeah. Der Franz. Yeah, my name's Franz too. Mein Name ist auch Franz. Have a nice day. Schöner Tag noch. Pastor Rob, great message. Bye bye. Pastor Rob, super Botschaft. Tschüss. Yeah, and purposing to be kind. Und bezwecke das einfach freundlich this zu sein. This has to be our environment. Das muss einfach unser Umfeld sein. You know, some people like service is over and they're out the door. Einige Leute, Gottesdienst vorbei und How about purposing to walk around the room one time? Wie wäre es, wenn man beabsichtigt einmal durch den Raum zu gehen. Message is over. Let's go. Lass gehen. No. Let's just walk around the room one time. Gehen wir einmal die Runde. And let's just say hi to some people. Und sagen wir einfach Hallo zu ein paar Leuten. Hallo. Like the hairdo. Hi. Nice to see you. Sehr schön. Yeah. Hey, hi. Hallo. Good singing, Alamonde. Great job. Super singing, Alamonde. Hi. All right. Let's go. Come on. Just purpose to bless somebody. Bezwecke das, jemanden zu segnen. And you can go. You dann can kannst go, du auch you know. Gehen, natürlich, but ja. If everybody is purposing to bless, aber wenn jeder das beabsichtigt, den anderen zu segnen, Jesus is going to do this for all eternity for us. Jesus wird das für alle Ewigkeit tun für uns. Anyway, we have the Lord's Supper. We have to close. Das Abendmahl, wir müssen jetzt abschließen. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke dir heute for all the kindness we've received from you. Für all die Freundlichkeit und Güte, die wir von dir empfangen haben. We thank you this morning that when people are not kind to us, wir danken dir heute früh, dass wenn Leute nicht freundlich uns gegenüber sind, we can forgive them. Wir können ihnen vergeben. And we can be kind. Und wir können gütig sein. And tender-hearted. Und zartfühlend vom Herzen. And forgiving. Und vergebend. And Lord, maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist heute jemand hier heute früh. That has never received you. Und sie haben Jesus noch nie empfangen. Pray with me. Beten Sie say, mit mir. God in heaven, sagen Sie, Gott im Himmel, forgive my sin. Vergib meine Sünde. I want to receive your kindness this morning. Ich möchte deine Freundlichkeit und Güte empfangen heute früh. Please, bitte. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Lord, as we celebrate the bread and the wine this morning. Herr, wenn wir jetzt Brot und Wein feiern heute früh. We pray that you would speak to our hearts. Wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. That we really, Lord, would be among the friendliest churches in Austria. Dass wir wirklich gezählt werden von dir unter den freundlichsten Gemeinden in Österreich. We can resolve this dilemma. Dass wir diese Zwickmühle auflösen können. People feeling like no one speaks to them. Dass Leute sich so fühlen, als wenn niemand zu ihnen spricht. And yet we need to deepen our relationships. Und doch wollen wir ja auch unsere Beziehungen miteinander vertiefen. Lord, only you can do this. Herr, nur du kannst das tun. And we pray that you would do it in our midst. Und wir bitten dich, dass du das in unserer Mitte tust. In Jesus' name. Und wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen.